B2B 1 1 Milligramm Adrenalin mit 9 Milliliter NaCl bitte in einer Spritze aufziehen. 2 Bitte tropfen Sie bei Frau Schachtow regelmäßig beide Augen mit. 3 Bitte das Metamizol nicht so schnell laufen lassen. 4 Sie können den Port nicht mit normalen Kanülen anstechen, da Sie damit die Silikonmembran zerstören. 5 Sie können das Antibiotikum über den Zugang geben. 6 Die Medikamente sollten spätestens 2 Stunden nach dem Aufziehen verwendet werden. 7 Ich werde Ihnen vor der Punktion die Haut betäuben, dann spüren Sie den Einstich so gut wie gar nicht. 8 Wenn der Zugang verbunden wird, kann der Patient aufstehen. 9 Da ist eine deutliche Rötung im Bereich der Einstichstelle.